Upražnjenje 9, stranica 69. Wer steht früh auf? Wer steht früher auf? Wer steht am frühesten auf? Wer wohnt weit von dem Betrieb? Wer wohnt weiter von dem Betrieb? Wer wohnt am weitesten? Wer ist jünger, Rolf oder Peter? Wer ist der jüngste von den Brüdern? Wer wohnt im größten Haus der Stadt?